Deutschlandfunk Kultur. Zeitfragen. Hat er oder sie das wirklich so gesagt? Das will man ja bei Politikerinnen und Politikern oft wissen. Und sobald dann ein Mitschnitt eines Gesprächs auftaucht, ist relativ schnell klar, ob es so gesagt wurde oder nicht. Bald dürfte das nicht mehr so ganz klar sein. Schon jetzt gibt es nämlich Tondokumente, die wie eine echte Rede klingen, aber gefälscht sind. Die Person hat das im Zweifel nie gesagt. Dank neuester Technik ist sowas heute möglich. Und es könnte auch dabei helfen, Fake News weiter zu verbreiten. Dürfen wir heute noch unseren Ohren trauen? Und wird es bald massenweise gefälschte Audios geben, wo historische Persönlichkeiten alles Mögliche und alles Unmögliche sagen? Sind Historikerinnen und Historiker bald komplett aufgeschmissen, ebenso wie Journalistinnen und Journalisten? Stefanie Oswald hat nach Antworten gesucht und erfahren, wie täuschend echt gefälschte Tondokumente klingen können. All free men, wherever they may live, are citizens of Berlin. And therefore, as a free man, I take pride in the words, Ich bin ein Berliner. Sätze, die zu einem Mythos geworden sind. Der amerikanische Präsident John F. Kennedy am 26. Juni 1963 vor dem Rathaus Schöneberg in Berlin. My friends and fellow citizens, I cite these facts and figures to make it clear that America today is stronger than ever before. Sätze, die nie zu einem Mythos werden konnten, denn diese Rede vor dem Citizens Council, dem Bürgerrat von Dallas, hat Kennedy nie gehalten, weil er am 22. November 1963 im offenen Wagen bei einer Fahrt durch die Stadt erschossen wurde. Rekonstruiert wurde Kennedys Stimme mit modernster digitaler Technik, einem sogenannten Text-to-Speech-Verfahren, erklärt Caroline Edler-Mende. Sie ist Mathematikerin und Geschäftsführerin der Firma Aristech in Heidelberg, eine Partnerfirma der schottischen Firma Cereproc, die die Kennedy-Stimme rekonstruiert hat. Also Text-to-Speech-Stimmen sind eben Computerstimmen, denen man Text eingibt und die dann entsprechend vorlesen. Und um solche Stimmen zu erstellen, braucht man Audiomaterial. Je mehr man hat, desto besser in den meisten Fällen. Wir gehen davon aus, dass man so, ich sag mal jetzt so 1000 Sätzen, kann man eine Stimme erstellen. Wichtig dabei ist, dass man nicht nur alle Laute, sondern vor allem die Lautübergänge abdeckt, erklärt Edler-Mende. Sagen wir mal, wir gehen von den 40 Lauten aus und dann habe ich 40 mal 40 Lautübergänge. Wobei manche gibt es nicht, aber einen Großteil davon muss ich tatsächlich abdecken. Das heißt, ich habe in dem Fall 1600 Lautübergänge. Jetzt ist es aber so, also wenn man klassischerweise Text-to-Speech-Stimmen erstellt, dann geht man mit einem Sprecher in ein Tonstudio und versucht, möglichst in einer konstanten Umgebung sehr konsistente Sprachaufnahmen mit demjenigen zu machen. Wenn man jetzt so eine historische Stimme erstellen will, dann kann man da ja nichts mehr dran rütteln. Dann hat man eben das Audiomaterial, was man hat. 831 Reden und Radioansprachen Kennedys haben die schottischen Audiotüftler in 116.777 Soundeinheiten aufgeschlüsselt und neu zusammengesetzt. Klangpartikel von wenigen Hundertstel Sekunden, die aber genau zusammenpassen müssen, damit eine künstliche Stimme menschlich klingt. Eine beeindruckende Technikdemonstration und damit auch ein Marketingerfolg, sagt Unternehmerin Edler-Mende. Aber wie werden solche vermeintlich historischen Dokumente unsere Geschichtsschreibung beeinflussen? Darüber macht sich auch Daniel Morath Gedanken. Er ist Historiker an der Freien Universität Berlin. Morath erforscht, wie auditive Quellen unsere Wahrnehmung und Interpretation von Geschichte beeinflussen. Also das berühmte Ich bin ein Berliner ist natürlich eine auditive Ikone, wenn man so will. Also ein Satz, den Millionen von Menschen im Ohr haben und der auch aufgerufen wird, wenn der Name Kennedy fällt. So wie Mr. Gorbachev, open this gate von Reagan oder Yes, we can von Obama oder um jetzt mal nicht nur amerikanisch präsent zu nehmen, im Hintergrund müsste Rahn schieß Tor von Bern 54. Auditive Quellen suggerieren Nähe und lösen Emotionen aus. Negative etwa bei Hitlerreden oder Bombenalarmsirenen, positive bei Kennedy oder Günter Schabowski, der die Öffnung der Berliner Mauer ankündigt. Allerdings sollten Historiker auditive Quellen und ihre Entstehung immer hinterfragen, meint Morath. Diese Idee der Echtheit, die muss man eben kritisch überprüfen. Weil so wie jetzt unsere Interviewsituation auf eine ganz gewisse Weise inszeniert ist, und so sind ja auch vergangene Tonaufnahmen produziert worden. Wenn man jetzt als Historiker sich kritisch mit solchen Tonaufnahmen beschäftigt, muss man eben immer genau versuchen rauszukriegen, unter welchen Bedingungen wurde es denn aufgenommen. Wusste die aufgenommene Person, dass sie aufgenommen wird oder nicht? Ist also, redet die ganz absichtlich so für die Aufnahme oder ist es eben eher eine beiläufige Aufnahme gewesen oder ähnliches? Auditive Quellen sind, wie Schriftquellen auch, seit jeher für Manipulationen anfällig. So können etwa Textpassagen weggeschnitten werden. Die Auslassung allein des Wortes nicht kann den Sinn eines Satzes komplett umkehren. Aber auch der Kontext der Entstehung, sagt Morat, müsse berücksichtigt werden. Beispiel Kaiser Wilhelm II. Und wir werden diesen Kampf bestehen, auch gegen eine Welt von Feinden. Noch nie war Deutschland überwunden, wenn es einig war. Vorwärts mit Gott, der mit uns sein wird, wie er mit den Vätern war. So der Aufruf, den Kaiser Wilhelm II. Am 6. August 1914 zum Ausbruch des Ersten Weltkriegs veröffentlichen ließ. Eingesprochen hatte ihn allerdings erst im Januar 1918. Da zeichnete sich längst ab, dass der Krieg gar nicht mehr zu gewinnen war. Eine Irreführung, auf die der Historiker achten muss. In der neuen Text-to-Speech-Technologie sieht Soundhistoriker Morat weniger eine Gefahr für Historiker als vielmehr eine für Journalisten. Als politischer Zeitgenosse würde ich sagen, das ist tatsächlich ein Riesenproblem. Und was jetzt als Fake News oder postfaktische Zeitalter irgendwie benannt wird, das wird dadurch natürlich noch verschärft. Und in aktuellen Nachrichtensituationen, die Personen, die damit am meisten Probleme haben, sind dann eben Journalistinnen und Journalisten, die dann prüfen müssen, kann das richtig sein, und zwar unter so einem sehr hohen Zeitdruck und so weiter. Unternehmerin Caroline Edler-Mende glaubt allerdings kaum, dass die Technologie künftig dazu verwendet wird, um Stimmen wichtiger Persönlichkeiten des öffentlichen Lebens zu kopieren. Zum einen sei der Prozess viel zu aufwendig und damit zu teuer, außerdem sei die persönliche Stimme geschützt. Was man auch dazu sagen muss, ist, um so eine Stimme zu erstellen, brauche ich ja wirklich Daten. Das heißt, wenn ich als Sprecher wollte, dass es möglich ist, dann könnte ich das machen. Dann würde ich ein paar Wochen ins Studio gehen und würde sehr viel Text einsprechen. Aber wenn ich das nicht will, also meine Stimme kann nicht einfach geklont werden, ohne dass es Audiodaten von meiner Stimme gibt. Wirkliche Gefahren sieht sie erst, wenn es möglich wird, mit künstlichen Stimmen intelligente Dialoge zu führen, weil sie die Bedeutung des Gesagten verstehen. Was noch komplett fehlt, ist wirklich das semantische Verständnis von Maschinen. Und darauf basierend könnte man erst wirklich diese Stimme einsetzen, um Dialog zu führen. Und ich denke, da würde dann die Gefahr liegen. Aber das sehe ich erstmal nicht kommen.